Auf der Höhe des Apennin, wo er sich zwischen Toskana und dem nördlichen Teil des Kirchenstaats hinzieht, liegt ein einsames Hirtendorf Treppi genannt. Die Pfade, die hinaufführen, sind für Wagen unzugänglich. Viele Stunden weiter nach Süden in großem Umweg überschreitet die Straße der Posten und Vetturine das Gebirge. An Treppi vorüberziehen nur Bauern, die mit den Hirten zu handeln haben, selten ein Maler oder landstraßenscheuer Fußwanderer und in den Nächten die Schmuggler mit ihren Saumtieren, die das öde Dorf, wo sie kurze Rast machen, auf noch viele raueren Felswegen zu erreichen wissen als alle anderen. Es war erst gegen die Mitte des Oktobers, eine Zeit, wo die Nächte in dieser Höhe noch von großer Klarheit zu sein pflegen. In einem Hause nur war noch Bewegung. Es hatte auch nur ein Stockwerk wie die anderen, aber die Steine waren besser gefugt, die Tür breiter und höher, und an das weite Viereck, das die eigentliche Wohnung ausmachte, lehnten sich mancherlei Schuppen, angebaute Kammern, Ställe und ein gut gemauerter Backofen. Vor der Haustür stand ein Trupp beladener Pferde, denen ein Bursch eben die geleerten Krippen wegriss, während 6 bis 7 bewaffnete Männer aus dem Hause traten, in den Nebel hinaus und eilig ihre Tiere rüsteten. Ein uralter Hund, der neben der Tür lag, bewegte nur leicht den Schweif, als sie aufbrachen. Dann erhob er sich müde von der Erde und ging langsam in das Innere der Hütte, wo das Feuer noch hell brannte. Am Herde stand seine Herrin, dem Feuer zugewendet, die stattliche Gestalt regungslos, die Arme an den Hüften herabhängend. Als der Hund mit der Schnauze sanft gegen ihre Hand rührte, wandte sie sich, als schrecke sie aus Träumen auf. »Fuoco«, sagte sie, »mein armes Tier, geh schlafen, du bist krank.« Der Hund winselte und bewegte den Schweif dankbar. Dann kroch er auf ein altes Fell neben dem Herd und streckte sich hustend und winselnd nieder. Da kam es wie Hufschlag und Menschentritte die Straße herauf. »Pietro«, rief die junge Hausherrin mit ruhig erinnerndem Ton. Ein langer Bursch stand augenblicklich vom Tisch auf und verschwand im Nebel. Man hörte jetzt die Schritte und Stimmen näher, endlich hielt das Pferd am Hause. Noch eine Weile, so erschienen 3 Männer unter der Tür und traten mit kurzem Gruß ein. Pietro näherte sich dem Mädchen, das teilnahmslos in die Flamme sah. »Es sind 2 von Poeta«, sagte er ihr, »ohne Waren. Sie führen einen Signore über die Berge, der seine Pässe nicht in Ordnung hat.« »Nina«, rief das Mädchen. Die alte Magd stand auf und kam an den Herd. »Ah, das ist's nicht allein, dass Sie essen wollen, Padrona«, fuhr der Bursch fort. »Ob der Herr ein Lager haben kann für die Nacht, der will nicht weiter vor Tagesanbruch.« »Mach ihm eine Streu in der Kammer«, Pietro nickte und ging wieder an den Tisch. Die 3 hatten Platz genommen, ohne dass die Knechte sie einer besonderen Aufmerksamkeit würdigten. 2 davon waren Kontrabandieri, wohl bewaffnet, die Jacken leicht übergeworfen, die Hüte tief über die Stirn gedrückt. Sie nickten den anderen zu wie guten Bekannten, und nachdem sie ihrem Begleiter einen breiten Platz eingeräumt hatten, schlugen sie das Kreuz und aßen. Der Signore, der mit ihnen gekommen, aß nicht. Er nahm den Hut von der hohen Stirn, strich mit der Hand durchs Haar und ließ die Augen über den Ort und die Gesellschaft schweifen. Das Mädchen am Herd fesselte endlich seine unruhigen Augen. Das dunkle Profil zeichnete sich streng und schön gegen das flatternde Rot des Herdfeuers. Ein großes Nest schwarzer Flechten lag tief auf dem Nacken. Die Hände hatte sie ineinander verschränkt, auf das eine Knie gelegt, während der andere Fuß auf dem Felsboden des Gemachs ruhte. Wie alt sie sein mochte, konnte er nicht erraten. Doch sah er an ihrem Gebaren, dass sie die Wirtin des Hauses war. »Habt ihr Wein im Hause, Padrona?« fragte er endlich. Er hatte diese Worte kaum gesagt, als das Mädchen wie vom Blitz gestreift emporfuhr und aufrecht neben dem Herde stand, mit beiden Armen sich auf die Platten stützend. In demselben Augenblick fuhr der Hund aus dem Schlaf auf. Ein wildes Murren brach aus seiner keuchenden Brust vor. Der Fremde sah plötzlich 4 funkelnde Augen auf sich gerichtet. »Da darf man nicht fragen, ob ihr Wein im Hause habt, Padrona?« wiederholte er jetzt. Noch aber hatte er das letzte Wort nicht geredet, als der Hund in unerklärlicher Wut laut heulend auf ihn zusprang, ihm den Mantel mit den Zähnen von der Schulter riss und von Neuem gegen ihn losgesprungen wäre, wenn nicht ein scharfer Ruf seiner Herrin ihn gebändigt hätte. »Zurück, Fuoco! Zurück! Friede!« Der Hund stand mitten im Zimmer, heftig mit dem Schweife schlagend, den Fremden unverwandt im Auge. »Schieß ihn in den Stall, Pietro«, sagte das Mädchen halblaut. Sie stand noch immer wie erstarrt am Herde und wiederholte den Befehl, als Pietro zauderte. denn seit langen Jahren war der nächtliche Platz des alten Tiers neben dem Herd gewesen. Die Knechte flüsterten untereinander, der Hund folgte widerwillig und sein Heulen und Winseln drang schauerlich von draußen herein, bis es vor Erschöpfung nachzulassen schien. Indessen hatte die Magd auf einen Wink der Wirtin Wein gebracht. Der Fremde trank, reichte den Becher seinen Begleitern und sann im Stillen über den wunderlichen Aufruhr nach, den er unwissentlich angestiftet. Ein Knecht nach dem anderen legte den Löffel nieder und ging mit einem »Gute Nacht, Patrona« hinaus. Zuletzt waren die drei mit der Wirtin und der alten Magd allein. »Die Sonne geht um 4 Uhr auf«, sagte der eine Schmuggler halblaut zu dem Fremden. »Eccellenza braucht nicht früher aufzubrechen, um bei guter Zeit in Pistoia zu sein. Es ist auch wegen des Pferdes, das seine 6 Stunden stehen muss. Es ist gut, meine Freunde. Geht und schlaft. Und wir werden euch wecken, Eccellenza.« »Auf alle Fälle«, erwiderte der Fremde. »Obwohl die Madonna weiß, dass ich nicht oft 6 Stunden in einem Strich schlafe. Gute Nacht, Carlone. Gute Nacht, Meister Baccio.« Sie waren kaum allein, als Finice eine Messinglampe, die seitwärts am Herd stand, ergriff und hastig anzündete. Das Herdfeuer erlosch mehr und mehr. Die 3 roten Flämmchen der Lampe erhellten nur einen kleinen Teil des weiten Raumes. Es schien, als habe die Dunkelheit den Fremden schläfrig gemacht, denn er saß am Tisch, den Kopf auf die Arme gelegt, den Mantel dicht um sich gezogen, als gedenke er so die Nacht zuzubringen. Da hörte er seinen Namen rufen und sah empor. Die Lampe brannte vor ihm auf dem Tisch, ihm gegenüber stand die junge Wirtin, die ihn gerufen hatte. Ihr Blick traf den seinen mit großer Gewalt. »Filippo«, sagte sie, »kennt ihr mich nicht mehr?« Er sah eine Zeit lang forschend in das schöne Gesicht, das vom Schein der Lampe glühte, und mehr noch von der Angst, welche Antwort ihrer Frage werden würde. Das Gesicht war wohl des Wiedererinnerns wert. Und dennoch sprach Filippo nach einigem Besinnen, »Ich kenne euch wahrlich nicht, Patrona.« »Es ist nicht möglich«, sagte sie mit einem wunderbar tiefen Ton der Gewissheit, »ihr habt ja 7 Jahre Zeit gehabt, mich im Sinne zu behalten. Das ist lang. Da kann ein Bild sich schon einprägen.« Das seltsame Wort erschien ihr jetzt völlig aus seinen besonderen Gedanken loszumachen. »Ja, Mädchen«, sagte er, »wer 7 Jahre lang so nichts anderem anwendet, als einem schönen Mädchenkopf nachzudenken, der muss ihn wohl zuletzt auswendig wissen.« »Ja«, sagte sie nachdenklich, »so ist es. So sagtet ihr auch damals, dass ihr an nichts anderes denken würdet.« »Vor 7 Jahren, so war ich noch ein scherzhafter Mensch vor 7 Jahren. Und du hast das im Ernst geglaubt.« Sie nickte 3-mal sehr ernsthaft. »Warum sollte ich nicht? Ich habe es ja an mir selbst erfahren, dass ihr recht hattet.« »Kind«, sagte er mit einer gutmütigen Miene, die seinen entschiedenen Zügen wohlstand, »es tut mir leid.« Sie schwieg, als ob sie das alles nicht verstünde und ruhig abwarten wollte, bis er etwas sagte, was sie wirklich anging. »Es dämmert jetzt freilich in mir auf«, sagte er nach einigem Sinn, »dass ich diesen Teil des Gebirges schon einmal durchwandert habe. Ich hätte auch vielleicht das Dorf und dieses Haus wiedererkannt, ohne den Nebel. Ja, ja. Es war vor 7 Jahren, wo mich der Arzt in die Berge schickte und ich wie ein Narr die steilsten Wege auf- und abstürmte.« »Ich wusste es wohl«, sagte sie, und ein rührender Glanz der Freude erschien auf ihren Lippen. »Ich wusste es wohl, ihr könntet es nicht vergessen haben. Hat es doch der Hund, der Vorgo, nicht vergessen, auch nicht seinen alten Hass auf euch von damals. Noch ich, meine alte Liebe.« Das sagte sie mit so großer Festigkeit und Heiterkeit, dass er immer erstaunt zu ihr aufsah. »Ich besinne mich nun auch auf ein Mädchen«, sagte er, »das ich einmal auf der Höhe des Apennin traf und das mich zu seinen Eltern nach Hause brachte. Ich hätte sonst die Nacht auf den Klippen zubringen müssen. Ich weiß auch, dass sie mir gefiel.« »Ja«, unterbrach sie ihn, »sehr. Ja, aber ich gefiel dem Mädchen nicht.« »Eine wunderliche Nacht. Du hattest mir's doch angetan damals, Finice. Ich weiß, dass ich keine Ruhe hatte, als du gar nicht wieder ins Haus zurückkommen wolltest, dass ich aufstand und dich draußen suchte. Dein weißes Kopftuch sah ich und dann nichts mehr von dir, denn du sprangst in die Kammer neben dem Stall. Das war meine Schlafkammer, Filippo, da durftet ihr doch nicht hinein. Aber ich wollte es. Ich weiß noch, wie lange ich stand und pochte und bettelte, der schlechte Gesell, der ich war, und meinte, der Kopf müsse mir springen, wenn ich dich nicht noch einmal sähe. Der Kopf? Nein, das Herz, sagte dir. Ich weiß sie noch alle wohl, die Worte, alle. Und wollte es doch damals nichts von ihnen wissen. Mir war zumut wie im Scherben. Ich stand im hintersten Winkel und dachte, wenn ich mir nur das Herz fassen könnte, an die Türe zu schleichen, den Mund an die Spalte zu legen, durch die ihr spracht, dass ich den Hauch empfunden hätte. Törichte, verliebte Jugend, wäre deine Mutter nicht gekommen, ich stände wohl noch da. Du hättest denn inzwischen aufgemacht. Ich schäme mich jetzt beinahe, wie ich im hellen Ärger und Grimm davonging und die Nacht hindurch einen langen Traum von dir hatte. Ich habe im Finstern gesessen und gewacht, sagte sie. Gegen Morgen überfiel mich ein Schlaf, und als ich auffuhr und in die Sonne sah, wo wart ihr? Es sagte mir's keiner, und fragen konnte ich nicht. Ich hatte einen solchen Hass, ein menschliches Gesicht zu sehen, als hätten sie euch umgebracht, damit ich euch nur nicht mehr sehe. Ich lief fort, wie ich ging und stand, die Berge auf und ab, zuweilen schrie ich nach euch, zuweilen verwünschte ich euch, denn um euch konnte ich nun keinen Menschen mehr lieben. Am Ende kam ich unten in der Ebene an, da erschrak ich und kehrt wieder um. 2 Tage war ich weg gewesen. Der Vater schlug mich, als ich wiederkam, und die Mutter sprach nicht mit mir. Sie wussten wohl, warum ich weggelaufen war. Nur der Hund war mit mir gewesen, der Fuoco. Aber wenn ich euren Namen rief in der Einsamkeit, heulte er. Es entstand eine Pause, in der die Blicke der beiden Menschen aufeinander ruhten. Dann sagte Filippo, »Wie lange sind deine Eltern nun tot?« 3 Jahre. Sie starben beide in derselben Woche. Ihre Seelen seien im Paradiese. Dann bin ich nach Florenz gegangen.« »Nach Florenz?« »Ja, ihr sagtet ja, ihr wäret aus Florenz. Die Frau des Cafetiere draußen bei San Miniato, an die wiesen mich welche von den Contrabandieri. Einen Monat habe ich da gelebt und sie alle Tage in die Stadt geschickt, nach euch zu fragen.« Abends ging ich selbst hinunter und suchte euch. Am Ende hörten wir, dass ihr längst fortgezogen. Keiner wollte recht wissen, wohin. Filippo stand auf und ging mit starken Schritten durch das Gemach. Fenice wandte sich nach ihm. Ihr Blick folgte ihm, doch verriet sie keine Spur einer ähnlichen Unruhe, wie sie ihn umhertrieb. Er kam endlich auf sie zu, sah sie eine Weile an und sagte dann, »Und wozu gestehst du mir das alles da, la poveretta?« Ich habe 7 Jahre lang Zeit gehabt, mir einen Mut dazu zu fassen. Ach, wenn ich es euch damals gestanden hätte, es hätte mich nicht so unglücklich gemacht, dieses feige Herz. Aber ich wusste, dass ihr wiederkommen musstet, Filippo. Nur, dass es so lange dauerte, das hatte ich nicht gedacht, das tat mir weh. Ein Kind bin ich, so zu sprechen. Was kümmert mich, was nun vorüber ist? Filippo, da seid ihr und hier bin ich und bin euer ewig. Ewig. Seit ich in Florenz war, weiß ich, dass es traurig auf dem Gebirge ist. Wir wollen das Haus und die Herden verkaufen, dann bin ich reich. Ich habe das wilde Wesen mit den Leuten hier satt. In Florenz mussten sie mich alles lehren, was eine Städterin braucht, und sie verwunderten sich, wie rasch ich jedes begriff. Freilich, ich hatte nicht viel Zeit, und alle Träume sagten mir, dass es hier oben sein würde, wo du mich zu suchen kämest. Ich habe auch eine Zauberin gefragt, und auch das ist alles eingetroffen. Und wenn ich nun schon eine Frau hätte? Sie sah ihn groß an. Du willst mich versuchen, Filippo. Du hast keine. Auch das hat mir die Strega gesagt. Aber wo du wohnst, das wusste sie nicht. Ich hatte recht gehabt, Fenice. Ich habe kein Weib. Aber woher weiß sie oder du, dass ich hier eins haben will? »Wie könntest du mich nicht wollen?« sagte sie mit unerschütterlichem Vertrauen. »Setz dich hierher zu mir, Fenice. Ich habe dir viel zu sagen. Gib mir deine Hand. Versprich mir, dass du mich verständig anhören willst bis zu Ende, meine arme Freundin.« Als sie nichts von dem allen tat, fuhr er mit klopfendem Herzen fort, vor ihr stehen bleibend und das Auge traurig auf sie geheftet, während das ihrige wie in Ahnungen, die ihr ans Leben gingen, bald geschlossen war, bald am Boden hinirrte. Ich habe schon vor Jahren aus Florenz fliehen müssen, erzählte er. Du weißt, da waren jene politischen Tumulte, die so lange hin und her schwankten. Ich bin Advokat und kenne eine Menge Menschen und schreibe und empfange einen großen Haufen Briefe das Jahr hindurch. Zudem war ich unabhängig, sagte meine Meinung, wo es Not tat, und wurde verhasst, obwohl ich die Hände bei ihren heimlichen Spielen nie haben mochte. Am Ende musste ich auswandern, wenn ich nicht in endloses Verhör und Gefängnis gehen wollte, ohne Nutz und Zweck. Ich bin nach Bologna gezogen und habe für mich gelebt, meine Prozesse geführt und wenig Menschen gesehen, am wenigsten Weiber. Denn von dem tollen Burschen, dem du vor 7 Jahren das Herz schwer machtest, ist nichts mehr an mir geblieben, als dass mir noch immer der Kopf oder, wenn du lieber willst, das Herz springen will, wenn ich irgendetwas nicht bezwingen kann. Freilich heutzutage andere Dinge als den Riegel an der Kammertür eines schönen Mädchens. Du hast vielleicht gehört, dass es auch in Bologna in der letzten Zeit unruhig geworden ist. Man hat angesehene Männer verhaftet, darunter einen, dessen Wege und Stege ich seit langem kenne und weiß, dass seine Seele diesen Dingen sehr fern war. Denn eine schlechte Regierung bessern sie damit so wenig, als wenn eine Krankheit unter euren Schafen ist und ihr schickt den Wolf in den Stall. Aber was soll das hier? Genug, mein Freund bat mich, sein Advokat zu sein, und ich verhalf ihm zur Freiheit. Es war das kaum bekannt worden, als mich eines Tages ein elender Mensch auf der Straße anrannte und mit Beleidigungen überhäufte. Ich konnte mich nicht anders losmachen als durch einen Stoß gegen die Brust, denn er war berauscht und keine Erwiderung wert. Kaum hatte ich mich aus dem Menschenschwarm herausgewunden und war in ein Café getreten, so kam mir schon ein Verwandter jenes Menschen nach, nüchtern von Wein, aber trunken von Gift und Zorn, und stellte mich zur Rede, dass ich wie ein Ehrloser auf Worte mit Fäusten geantwortet hätte, statt zu tun, was jeder galante Uomo getan haben würde. Ich antwortete so gemäßigt, wie ich konnte, denn schon durchschaute ich's, dass alles eine Veranstaltung der Regierung war, mich endlich einmal unschädlich zu machen. Doch gab ein Wort das andere, und die Feinde hatten zuletzt das Spiel gewonnen. Der andere gab vor, dass er ins Toskanische hinüber müsse und drang darauf, die Sache drüben auszumachen. Ich ging darauf ein. Als ich aber vorgestern um meinen Pass einkam, wurde er mir verweigert, ohne dass man sich herabließ, mir einen Grund dafür anzugeben. Es hieß, so sei der Befehl der obersten Behörden. Es wurde mir klar, dass mir entweder ein Schimpf angetan werden sollte, das Duell vermieden zu haben, oder dass man mich dazu treiben wollte, mich in irgendwelcher Verkleidung über die Grenze zu stehlen, wo ich dann sicher von einem Hinterhalt aufgefangen worden werde. Dann hätten sie einen Vorwand gehabt, mir den Prozess zu machen und ihn hinzuzerren, solange es ihnen nützlich erschienen wäre. Die Elenden, die Gottlosen, unterbrach ihn das Mädchen und ballte die Fäuste. So blieb nichts übrig, als mich in Poretta den Contabandieri anzuvertrauen. Wir werden morgen, wie Sie mir sagen, noch früh Pistoia erreichen. Nachmittags ist das Duell verabredet in einem Garten vor der Stadt. Sie ergriff plötzlich heftig seine Hand mit ihren beiden. »Geh nicht hinunter, Filippo«, sagte sie. »Sie wollen dich ermorden.« »Gewiss, das wollen Sie, Kind. Nichts Geringeres.« »Du musstest dir also schon aus dem Sinn schlagen«, fuhr er nach einigem Schweigen fort, »deiner törichten alten Liebe ihren Willen zu tun.« Alle Weichheit war aus den Zügen Phönixes gewichen, alle Röte von den Lippen. »Du liebst mich nicht«, sagte sie langsam und tonlos, als spräche ein anderer aus ihr, und sie horchte hin, um zu erfahren, was eigentlich gemeint sei. Dann stieß sie seine Hand mit einem Schrei zurück, dass die Flämmchen der Lampe zu erlöschen drohten und von draußen auf einmal ein wütendes Wimmern und Toben des Hundes laut wurde. »Du liebst mich nicht! Nein, nein!« rief sie wie außer sich. »Kannst du lieber in den Tod wollen als in meine Arme? Warum ist dein Fuß nicht an den Abgründen ausgeglitten? Wehe! Wehe! Siehe meinen Jammer, Madonna!« Sie stürzte nieder vor dem Bilde, lag mit der Stirn gegen den Boden, die Hände weit von sich gestreckt, und schien zu beten. Der Mann hörte den Lärm des Hundes, dazwischen das Murmeln und Stöhnen des unglücklichen Mädchens, während der Mond nun schon Macht gewann und das Gemach durchleuchtete. Ehe er aber noch sich fassen und ein Wort aussprechen konnte, fühlte er schon wieder ihre Arme an seinem Nacken, ihren Mund an seinem Halse und heiße Tränen über sein Gesicht fließen. »Geh nicht in den Tod, Filippo«, schluchzte die Arme. »Wenn du bei mir bleibst, wer will dich finden? Lass sie reden, was sie wollen, das Mördergesindel, die heimtückischen Elenden, schlimmer als die Wölfe des Apennin.« »Wir wollen uns nun hersetzen und das alles beraten. Willst du ein neues Haus haben? Wir bauen eins. Andere Leute, wir schicken alle fort, auch die Nina, auch der Hund soll fort. Und wenn du meinst, dass sie dich dann verraten, so wollen wir selber fort, noch heute, jetzt. Ich weiß alle Wege und ehe die Sonne kommt, sind wir tief in den Schluchten nach Norden zu und wandern, wandern, bis Genua, bis Venedig, wohin du willst.« »Halt«, sagte er strenge. »Es ist genug, der Torheit. Du kannst mein Weib nicht werden, Fenice. Wenn es morgen nicht ist, dass sie mich umbringen, so ist es nicht lange, denn ich weiß, wie ich ihnen im Wege bin.« Er zog sanft, aber entschlossen seinen Hals aus ihren Armen. Dann bot er ihr noch einmal herzlich die Hand, aber sie nahm sie nicht. Sie sah ganz bleich aus im Mondschein, die braunen und niedergeschlagenen Wimpern umso finsterer. »Hab ich nicht genug gebüßt«, sprach sie halblaut, »dass ich vor 7 Jahren eine Nacht lang zu viel Vernunft hatte. Und nun will er, dass diese 1000-mal Vernunft mich wieder einmal elend machen soll? Und diesmal eine Ewigkeit lang? Nein. Nein, ich lasse ihn nicht mehr aus den Händen. Ich müsste mich vor allen Menschen schämen, wenn er ginge und stürbe. Und wenn du mich mit Schlägen von dir triebest, ich ginge nicht. Wenn sich der Tod zwischen uns stellte, ich jagte dich ihm ab mit diesen guten Armen. Auf Tod und Leben, du bist mein, Filippo.« »Vor 7 Jahren liebte ich dich, weil du anders warst als heute. Wärst du mir damals an den Hals geflogen und hättest mein Herz mir abtrotzen wollen, ich hätte Trotz gegen Trotz gesetzt wie heute. Nun ist alles aus zwischen uns und ich weiß, dass das Mitleid, das mich vorhin anwandelte, nicht Liebe war. Zum letzten Mal, wo ist die Kammer?« Und das hatte er hart und schneidend gesagt, und wie er nun schwieg, schien ihm der Ton der eigenen Stimme weh zu tun. Doch fügte er kein Wort hinzu, sich im Stillen verwundernd, dass sie es ruhiger hinnahm, als er selber gefürchtet hatte. Er hätte nun gern einen stürmischen Ausbruch ihres Schmerzes mit gütigeren Worten beschwichtigt. Sie ging aber kalt an ihm vorbei, öffnete eine schwere Holztür nicht weit vom Herde, deutete stumm auf die Eisenriegel an derselben und trat dann an den Herd zurück. Als sie aus der Schlucht heraustraten und jetzt ein unabsehbares, wildfremdes Bergland mit neuen Höhen und Klüften, wüst und versenkt vor ihnen lag, erwachte er auf einmal aus dem Zauber, blieb stehen und blickte gen Himmel. Er erkannte klar, dass sie in der völlig entgegengesetzten Richtung gewanderten und wohl 2 Stunden von seinem Ziele ferner waren, als da sie ausgingen. »Halt«, sagte Filippo, »ich sehe es noch bei Zeiten, dass du mich dennoch betrügst. Ist das der Weg nach Pistoia, du Heimtückische?« »Nein«, sagte sie furchtlos, aber den Blick zu Boden gesenkt. »Nun denn, bei allen Mächten der Hölle, so können die Teufel bei dir in die Schule gehen und heucheln von dir lernen. Fluch über meine Verblendung!« »Man kann alles, man ist mächtiger als Teufel und Engel, wenn man liebt«, sagte sie mit tiefem, traurigem Ton. »Nein«, schrie er in hellem Jähzorn, »noch frohlocke nicht, noch nicht. Den Willen eines Mannes kann das nicht brechen, was eine verrückte Dirne Liebe nennt. Kehre um mit mir auf der Stelle und weise mir die kürzesten Wege, oder ich erdrossel dich mit diesen Händen, du Törin, die nicht einsieht, dass ich dich hassen muss, die mich vor der Welt zu einem Nichtswürdigen machen will.« Er trat mit geballten Fäusten dicht vor sie hin, er kannte sich nicht mehr. »Erwürge mich nur«, sprach sie mit zitternder, lauter Stimme, »tu's nur, Filippo. Aber wenn du es getan hast, wirst du dich über meinen Leichnam werfen und Blut aus deinen Augen weinen, dass du mich nicht wieder lebendig machen kannst. Wende dich nur weg von mir. Du wirst es schon inne werden, dass ich dich zu mir zurückzwinge auf ewig, denn in dem Wein, den du heute getrunken, war ein Liebeszauber gemischt, dem noch kein Mensch unter der Sonne widerstanden hat.« Er lachte. Dein Liebeszauber leistet dir schlechte Dienste, denn ich habe dich nie mehr gehasst als in diesem Augenblick. Aber ich bin ein Narr, eine Närrin zu hassen. Möge es dich, wie von dem Wahn, so auch von der Liebe heilen, wenn du mich nicht wieder siehst. Ich brauche deine Führung nicht. Ich sehe da drüben am Abhang eine Hirtenhütte und die Herde umher. Ein Feuer blinkt herauf. Man wird mich doch wohl zurechtweisen. Lebe wohl, arme Schlange, lebe wohl. Sie antwortete nichts, als er ging, und setzte sich ruhig in den Schatten eines Felsen neben der Schlucht, in das dunkle Grün der Tannen, die unten am Bache wurzelten, ihre großen Augen versenkend. Er war noch nicht lange von ihr gegangen, als er sich pfadlos zwischen Klippen und Gebüsch befand. Denn wie sehr er sich's verleugnen mochte, hatten doch die Worte des wunderbaren Mädchens eine beunruhigende Wirkung auf sein Herz ausgeübt und alle seine Gedanken nach innen gekehrt. Indessen sah er gegenüber auf der Matte noch immer das Hirtenfeuer und arbeitete sich rüstig durch, damit er nur erst die Tiefe erreichte. Dann aber sah er, dass er von dem Wege völlig in der Irre herumgeführt war. Zurück konnte er nicht, wenn der Gefahr nicht in die Arme laufen wollte. So beschloss er, jetzt um jeden Preis wieder eine Höhe zu erreichen, von der er sich nach der verlorenen Hirtenstelle umschauen könnte. Das eine Ufer des tief unten rauschenden Bachs, an dem er ging, war allzu jäh. Also schlang er den Mantel über den Nacken, wählte eine sichere Stelle und war mit einem Sprung an der anderen Seite der Kluft, deren Wände hier dicht zusammentraten. Mit besserem Mut erklomm er den Abhang drüben und erreichte bald die Sonne. Sie senkte schwer sein Haupt und die Zunge lechzte ihm, als er sich mit großer Anstrengung emporarbeitete. Jetzt überfiel ihn auf einmal die Angst, dass er dennoch mit allen Mühen das Ziel nicht mehr erreichen möge. Das Blut stieg ihm mehr und mehr zu Kopf, er schalt auf den Teufelswein, den er am Morgen hinuntergestürzt. Wenn es doch wahr wäre, dachte er, wenn es Kräfte gäbe, die unser Herz und unsere Sinne bemeistern und einen Manneswillen unter die Laune eines Mädchens beugen könnten. Jeder Stein, jede schlüpfrige Stelle, jeder vor ihm hängende starre Tannenzweig war ihm ein Widerstand, den er mit unverhältnismäßigem Aufbieten des Willens gewaltsam besiegte. Als er endlich oben, sich an den letzten Büschen haltend, ankam und mit einem Schwung die Höhe gewann, konnte er erst nicht um sich sehen, so war ihm das Blut in die Augen geschossen und so plötzlich blendete ihn die Sonne von den gelben Felsen ringsum. Wütend rieb er sich die Stirn und fuhr sich durch das verworrene Haar den Hut lüftend. Da aber hörte er wahrlich wieder seinen Namen und starrte entsetzt nach der Stelle, von wo man rief. Und wenige Schritte ihm gegenüber am Felsen, wie er sie verlassen, saß Fenice und sah ihn mit stillen, glücklichen Augen an. »Kommst du endlich, Filippo?« sagte sie innig. »Ich habe dich schon früher erwartet.« »Gespenst der Hölle!« schrie er außer sich, während Grausen und alle Leidenschaften der Sehnsucht sich in ihm bekämpften. »Höhnst du mich noch, da ich mit Qualen in der Irre laufe und die Sonne mir alles Hirn zerschmilzt?« Sie schüttelte seltsam lächelnd den Kopf. »Es zieht dich, ohne dass du's weißt«, sagte sie. »Du fändest mich, wenn alle Berge der Welt zwischen uns wären, denn ich mischte 7 Tropfen von dem Herzblut des Hundes in deinen Wein. Armer Fuoco, er liebte mich und hasste dich. So wirst du den Filippo hassen, der du früher warst, als du mich verschließest, und nur ruhig sein in dir, wenn du mich liebst. Filippo, siehst du nun, dass ich endlich dich erobert habe? Komm, nun will ich dich wieder die Wege bringen nach Genua zu, mein Geliebter, mein Mann.« Damit stand sie auf und wollte mit beiden Armen ihn umfangen, als sie plötzlich vor seinem Gesicht erschrak. Er war wie mit einem Schlage totenblass geworden, nur das Weiße in seinen Augen rot. Seine Lippen bewegten sich lautlos, der Hut war vom Haupt gefallen, mit den Händen wehrte er heftig jede Annäherung ab. Langsam, wie wenn er sich gewaltsam jeden Schritt erkämpfte, die Augen stier auf das Mädchen geheftet, wich er taumelnd zurück und stürzte rücklings in die Schlucht hinab, die er eben verlassen hatte. Vor ihren Augen wurde es Nacht. Mit beiden Händen fuhr sie sich ans Herz und stieß einen Schrei aus, der wie ein Falkenschrei über die Schlucht klang, als sie die hohe Gestalt hinter dem Rande des Felsens verschwinden sah. Ein paar wankende Schritte tat sie, dann stand sie fest und aufrecht, immer die Hände gegen das Herz gepresst. »Madonna«, sagte sie, ohne etwas zu denken. Immer vor sich niedersehend, näherte sie sich jetzt rasch der Schlucht und begann, die steinige Wand zwischen den Tannen hinabzuklimmen. Worte ohne Sinn murmelten ihre heftig atmenden Lippen. Mit der einen Hand hielt sie das Herz fest, mit der anderen half sie sich an den Steinen und Zweigen hinab. So kam sie bis an die Wurzeln der Tannen. Da lag er. Er hatte die Augen geschlossen, Stirn und Haar von Blut überströmt, den Rücken gegen einen Stamm gelehnt. Der Rock war zerrissen und das rechte Bein schien auch verwundet. Ob er lebe, konnte sie nicht unterscheiden. Sie lud ihn auf ihre beiden Arme, da empfand sie, dass er sich noch regte. Der Mantel, den er über den Schultern dicht gefaltet trug, schien die Gewalt des Falles gebrochen zu haben. »Gelobt sei Jesus«, sagte sie aufatmend. Es war, als wüchsen ihr Riesenkräfte, wie sie den hilflosen Mann an ihrer Brust die Steile wieder hinaufzuklimmen begann. Es dauerte lange. Viermal legte sie ihn nieder zwischen Moos und Felsen. Noch immer schlief das Leben in ihm. Als sie endlich auf der Höhe war mit ihrer unseligen Last, brach sie selber in die Knie und lag einen Moment in völliger Vergessenheit und Ohnmacht. Dann stand sie auf und entfernte sich nach der Richtung, in der die Hütte des Hirten lag. Als sie hinlänglich nahe war, ließ einen gellenden Ruf über die Weite des Tals erschallen. Das Echo antwortete zuerst, bald eine Menschenstimme. Sie rief zum zweiten Mal und wandte sich dann, ohne die Antwort abzuwarten. Als sie wieder bei dem leblosen Mann anlangte, stöhnte sie heftig auf und trug ihn dann in den Schatten des Felsens, wo sie selbst vorher gesessen und ihn erwartet hatte. Dort fand er sie noch, als ihm das Bewusstsein schwach zurückkehrte und er die Augen zuerst wieder aufschlug. Er sah zwei Hirten neben sich, einen Alten und einen Burschen von 17 Jahren. Die sprengten ihm Wasser ins Gesicht und rieben ihm die Schläfe. Sein Kopf ruhte weich, er wusste nicht, dass er auf dem Schoß des Mädchens lag. Er schien sie überhaupt ganz vergessen zu haben. Er tat einen Atemzug, der ihn bis in die Fußspitzen erschütterte, und schloss dann wieder die Augen. Endlich bat er mit stockender Stimme, »Einer von euch, brave Leute, möge hinuntergehen, rasch nach Pistoia. Man wartet auf mich. Gottes Barmherzigkeit lohne es dem, der dem Wirt zu auch Fortuna sagt, wie es um mich steht. Ich heiße«, da schwanden ihm wieder Stimme und Bewusstsein. »Ich werde gehen«, sagte das Mädchen. »Ihr tragt den Herrn indessen nach Treppi und legt ihn in das Bett, das die Nina euch zeigen wird. Sie soll die Chiaruccia rufen, die Alte, und den Herrn von ihr heilen und verbinden lassen. Hebt ihn auf, du an den Schultern, Tommaso, du Bippo an den Beinen. Wenn ihr bergan geht, musst du voran, Tommaso. So, hebt ihn sanft, sanft, sanft und halt. Das taucht ihr in Wasser und legt es auf seine Stirn und netzt es wieder an jeder Quelle. Habt ihr verstanden?« Sie riss ein großes Stück von ihrem leinenen Kopftuch herunter, tauchte es ein und wandte es um die blutigen Haare Philippos. Dann ward er aufgehoben, die Männer trugen ihn nach Treppi zu und das Mädchen, nachdem es ihm mit völlig erloschenen Blicken nachgesehen, schürzte sich hastig und stieg auf rauen Faden das Gebirg hinab. Fenice trat an den Brunnen vor dem Hause, dessen Strahl allein geschäftig in den großen Steintrog niederrauschte, und erfrischte sich Hände und Gesicht. Dann trank sie langsam und lange, um Durst und Hunger zugleich zu dämpfen, und trat in die Schenke. Der Wirt erhob sich schläfrig von der Bank in der Schenkstube und legte sich wieder hin, als er sah, dass es ein Mädchen von den Bergen war, die seine Ruhe störte. »Was willst du?« fuhr sie an. »Wenn du zu essen haben willst oder Wein, geh in die Küche.« »Ihr seid der Wirt«, fragte sie ruhig. »Hör, wer anders als ich. Man kennt mich, sollte ich denken. Baldassare Tizzi von der Fortuna. Was bringst du mir, schöne Tochter?« »Eine Botschaft von Signor Avvocato Filippo Mannini.« ist das? Ja, das ist freilich was anderes.« Und er stand eilig auf. »Kommt er nicht selber, Kind? Es sind Herren da, die ihn erwarten.« »So bringt mich zu ihnen.« »Ei, ei, die Heimliche. Darf man wissen, was er den Herren sagen lässt?« »Nein.« »Nun, schon gut, Kind, schon gut. Es hat jeder seine eigenen Geheimnisse, dieser hübsche Trotzkopf da, so gut wie der harte Schädel des alten Baldassare. Er kommt also nicht. Das wird den Herren sehr unangenehm sein. Sie scheinen wichtige Geschäfte mit ihm zu haben.« Er schwieg und sah das Mädchen blinzelnd von der Seite an. Als sie aber nicht Miene machte, ihn weiter ins Vertrauen zu ziehen, sondern die Tür öffnete, stülpte er den Strohhut auf und ging kopfschüttelnd mit ihr. Ein kleiner Weingarten lag hinter dem Hofe, den durchschritten sie, der Alte in fortwährenden Fragen und Ausrufungen, auf die das Mädchen keine Silbe erwiderte. Am Ende des mittelsten Laubenganges lag ein unscheinbares Gartenhaus, die Läden waren verschlossen, und innen, hinter der Glastür, hing ein dichter Vorhang herab. Einige Schritte von diesem Pavillon ließ der Wirt Fenice stehen bleiben und ging allein nach der Tür, die auf sein Klopfen geöffnet wurde. Fenice sah, wie der Vorhang dann zurückgeschoben wurde und ein paar Augen nach ihr heraussahen. Dann kam der Alte wieder zu ihr und sagte, dass die Herren sie sprechen wollten. »Der Signor Avocato kommt nicht, wie er versprochen«, sagte der Mann, vor dem sie stand. »Wer bist du? Und was hast du zur Beglaubigung deiner Botschaft?« »Eine Jungfrau aus Treppi bin ich, Fenice Cattaneo, Herr. Beglaubigung? Ich habe keine, als dass ich die Wahrheit sage.« »Warum kommt der Signor Avocato nicht? Wir dachten, es sei ein Ehrenmann.« »Er ist es nicht minder, weil er einen Sturz vom Felsen getan und sich Stirn und Bein verwundet hat, dass er das Bewusstsein verloren.« Der Frager wechselte Blicke mit den anderen Männern und sagte dann wieder, »Du verrätst allerdings die Wahrheit, Fenice Cattaneo, weil du schlecht zu lügen verstehst. Wenn er das Bewusstsein verlor, wie kann er dich hierher schicken, es uns ansagen zu lassen?« Die Sprache kam ihm wieder für Augenblicke. Da sagte er, dass er in der Fortuna erwartet werde, man solle es doch zu wissen tun, was ihm begegnet. Ein trockenes Lachen ward von einem der anderen Männer hörbar. »Du siehst«, sagte der Sprecher, »auch diese Herren hier glauben nicht sonderlich an dein Märchen. Es ist freilich bequemer, den Poeten zu machen als den Ehrenmann.« »Wenn das heißen soll, Signor, dass Signor Filippo aus Feigheit nicht hergekommen, so ist dies eine abscheuliche Lüge, die euch der Himmel anrechnen möge«, sagte sie fest und sah alle drei der Reihe nach an. »Du wirst warm, Kleine«, höhnte der Mann, »du bist wohl die gute Freundin des Herrn Avocato, eh?« »Nein«, »die Madonna weiß es«, sagte sie mit ihrer tiefsten Stimme. Die Männer flüsterten untereinander und sie hörte, wie einer sagte, »das Nest ist noch toskanisch.« »Ihr glaubt doch nicht im Ernst an diese Schliche«, fiel ihm der Dritte ein. »Der liegt so wenig in Treppi wie...« »Kommt und seht ihn selbst«, unterbrach Fenice das Geflüster. »Aber Waffen dürft ihr nicht tragen, wenn ich euch hören soll.« »Närrchen«, sagte der erste Sprecher, »meinst du, dass wir einer so schmucken Kreatur wie du bist ans Leben wollen?« »Nein, aber ihm, ich weiß es.« »Hast du sonst noch etwas dir auszubedingen, Fenice Cattaneo?« »Ja, dass ein Wundarzt mitgehe. Ist er schon unter euch, Signori?« Sie erhielt keine Antwort. Stattdessen steckten die drei Männer die Köpfe zusammen. »Als wir kamen, sah ich ihn zufällig vorn im Hause. Hoffentlich ist er noch nicht nach der Stadt zurück«, sagte der eine, und verließ dann den Pavillon. Er kam nach kurzer Zeit mit einem Vierten wieder, der die Gesellschaft nicht zu kennen schien. »Ihr erweist uns wohl die Gefälligkeit, mit uns nach Treppi hinaufzugehen«, redete ihn der Sprecher an. »Man wird euch inzwischen unterrichtet haben, um was es sich handelt.« Der andere verneigte sich schweigend und alle verließen den Pavillon. Das Dorf Treppi sah nicht lebendiger aus als gewöhnlich. Als man die Fremden kommen sah, wurde es still unter den Leuten. Sie traten beiseite und ließen die Gesellschaft vorüber. Fenice wechselte einige Worte mit Nina in dem großen Gemach und öffnete dann die Tür ihrer Kammer. Man sah drin in der Dämmerung den Verwundeten auf dem Bett ausgestreckt, neben ihm auf der Erde hockend ein uraltes Weib aus Treppi. »Wie steht's, Chiaruccia?« fragte Fenice. »Nicht schlecht. Die Madonna sei gepriesen«, antwortete die Alte und musterte mit raschen Blicken die Herren, die hinter dem Mädchen eintraten. Filippo fuhr aus einem Halbschlaf auf und sein blasses Gesicht glühte plötzlich. »Du bist es«, sagte er. »Ja, ich bringe den Herrn, mit dem ihr den Kampf vorhattet, damit er selbst sehe, dass ihr nicht kommen konntet. Und da ist doch ein Wundarzt.« Das matte Auge des Liegenden glitt langsam über die vier fremden Gesichter. »Er ist nicht darunter«, sagte er. »Ich kenne keinen von diesen Herren.« Als er das gesprochen und schon wieder das Auge schließen wollte, trat der Sprecher unter den Dreien vor und sagte, »Es genügt, dass man euch kennt. Wir hatten Befehl, euch zu erwarten und zu verhaften. Es sind Briefe von euch aufgefangen, aus denen hervorgeht, dass ihr nicht allein, um das Duell auszumachen, Toskana wieder betreten habt, sondern um gewisse Verbindungen wieder anzuknüpfen, die eurer Partei in Bologna Vorschub leisten sollen. Ihr seht den Kommissär der Polizei vor euch und hier meine Instruktion.« Er zog ein Blatt aus der Tasche und hielt es Filippo vors Gesicht. Der aber starrte darauf, als habe er von allem nichts verstanden, und fiel wieder in seine schlafähnliche Betäubung zurück. »Untersucht die Wunden, Herr Dottore«, wandte sich nun der Kommissär an den Arzt. »Wenn der Zustand es irgend erlaubt, müssen wir diesen Herrn unverzüglich hinunterschaffen. Ich habe draußen Pferde gesehen. Wir tun zwei gesetzliche Taten auf einmal, wenn wir uns derselben bemächtigen, denn sie sind mit Schleichwaren beladen. Es ist gut, dass man weiß, welches Volk dieses Treppi besucht, wenn man es mal wissen will. Während er dies sagte und der Arzt sich Filippo näherte, war Fenice aus der Kammer verschwunden. Die alte Chiaruccia blieb ruhig sitzen und murmelte vor sich hin. Man hörte Stimmen draußen und eine seltsame Unruhe von Kommenden und Gehenden, und zu dem Mauerloch sahen Gesichter herein, die rasch wieder verschwanden. »Es ist möglich«, sagte jetzt der Wundarzt, »dass wir ihn hinunterschaffen, wenn er fest und doppelt verbunden ist. Schneller würde er freilich wieder aufkommen, ließ man ihn hier in Ruhe und in der Pflege dieser alten Hexe, deren Wunderkräuter den besten gelernten Arzt zu Schanden machen. Es kann das Wundfieber unterwegs ihm ans Leben treten und eine Verantwortung übernehme ich keinesfalls, Signor Commissario.« »Oh, unnötig, unnötig«, erwiderte der andere. »Wie man ihn los wird, kann nicht in Betracht kommen. Legt ihm euren Verband an, so fest ihr vermögt, damit nichts versäumt werde, und dann vorwärts. Wir haben Mondschein und nehmen meinen Burschen mit. Geht indessen hinaus, Molzer, und versichert euch der Pferde.« Der eine der Sbirren, dem dieser Befehl galt, öffnete rasch die Kammertür und wollte hinaus, als ein unerwarteter Anblick ihn versteinerte. Das Gemach nebenan war mit einer Schar von Dorfleuten besetzt, an deren Spitze zwei Kontrabandieri standen. Fenice hatte noch mit ihnen gesprochen, als sie die Tür öffneten. Nun trat sie an die Schwelle der Kammer und sagte mit großem Nachdruck: »Ihr verlasst die Kammer unverzüglich, Signori, und ohne den Verwundeten, oder ihr seht Pistoia nicht wieder. In diesem Hause ist noch kein Blut geflossen, solange Fenice Cattaneo seine Herrin ist, und die Madonna verhüte solchen Gräuel in aller Zukunft. Versucht auch nicht wiederzukommen, etwa mit mehreren. Ihr habt die Stelle noch im Sinn, wo man einzeln die Felstreppe zwischen den Wänden hinaufklimmt. Ein Kind kann diesen Pass verteidigen, wenn es die Steine den Abhang herabrollt, die droben gesät liegen. Wir werden dort eine Wache stellen, bis dieser Herr in Sicherheit ist. Nun geht und rühmt euch der Heldentat, dass ihr ein Mädchen betrogen habt und einen verwundeten Mann ermorden wolltet.« Die Gesichter der Sbirren entfernten sich mehr und mehr, und es entstand eine Pause nach den letzten Worten. Dann zogen alle drei, wie auf Kommando, bisher verborgene Pistolen aus der Tasche, und der Kommissär sagte kaltblütig: »Wir kommen im Namen des Gesetzes. Wenn ihr selbst es nicht respektiert, wollt ihr auch noch andere hindern, es zu vollziehen? Es kann sechsen von euch das Leben kosten, wenn ihr uns zwingt, dem Gesetz mit Gewalt Achtung zu verschaffen.« Ein Murren durchlief die Schar der anderen. »Still, Freunde«, rief das entschlossene Mädchen, »sie wagen es nicht. Sie wissen, dass jeder, den sie erschießen, dem Mörder einen sechsfachen Tod einbringt.« »Ihr redet wie ein Tor«, wandte sie sich wieder an den Kommissär. »Die Furcht, die auf euren Stirnen sitzt, redet wenigstens klüger. Tut, was ihr euch anredet. Der Weg ist offen, Signori.« Diese ganze Szene hatte der Kranke in der Kammer halb aufgerichtet, mit großen Augen mit angesehen. Jetzt trat die Alte wieder zu ihm und rückte ihm das Kissen. »Still liegen, mein Sohn«, sagte sie. »Es ist keine Gefahr. Schlafen. Schlafen. Die alte Chiaruccia wacht, und dass ihr sicher seid, dafür sorgt unsere Fenice. Schlaft.« Filippo war 10 Tage drum im Gebirg und in der Pflege der Alten, schlief viel in den Nächten und genoss am Tage vor der Tür sitzend die reine Luft und die Einsamkeit. Sobald er wieder schreiben konnte, schickte er einen Boten mit einem Brief nach Bologna und erhielt am anderen Tage Antwort, ob erwünscht oder unerwünscht, war auf seinem blassen Gesicht nicht zu lesen. Als die Sonne eines anderen Tages aufging, sah sie das Paar auf dem Weg nach Genua, wohin Filippo vor den Nachstellungen seiner Feinde sich zurückzuziehen beschlossen hatte. Der hohe, blasse Mann ritt auf einem sicheren Pferde, das seine Braut am Zügel führte. Zu beiden Seiten zogen sich Höhen und Gründe des schönen Apennin in der Klarheit des Herbstes. Die Adler kreisten über den Schluchten und fern blitzte das Meer. Und still und leuchtend wie doch das Meer lag vor den Wanderern die Zukunft.